Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 97 des Gabelbissen Podcasts. Video 100 rückte wirklich immer in größten Schritten näher. Jetzt sollte ich mal langsam mal überlegen, was ich denn in der Folge 100 so alles genau noch machen werde. Ein paar Grundideen gibt es ja schon, aber so ganz ausgesponnen sind die ja noch nicht. Aber Folge 100 soll nicht eure Sorge sein, das soll primär meine Sorge sein. Ich würde vorschlagen, kommen wir lieber zur heutigen Folge, zur Nummer 97. Und wie ihr hört, bin ich wieder mal in meiner Küche. Man, es ist die letzte Gruß aus der Küche-Folge, ist noch nicht so lange her. Aber ich möchte gern wieder eine machen, einfach weil momentan gerade so eine tolle Kürbissaison ist und ich heute mal im Gegensatz zum letzten Kürbisrezept mal etwas nicht so Deftiges machen möchte mit euch und vor allem auch mal was Vegetarisches. Und zwar habe ich mir gedacht, möchte ich ein sämiges Erdäpfel-Kürbis-Gulasch mit euch machen. Und zwar brauchen wir da, kommen wir zunächst mal zu den Zutaten. 800 Gramm Erdäpfel vorwiegend festkochend, 800 Gramm Kürbis, 170 Gramm Frischkäse, eine Zwiebel, Gemüsebrühe, so halben bis dreiviertel Liter in etwa, das schauen wir uns dann später nochmal genauer an, Majoran, Paradeismark, ein Esslöffel, Paprikapulver edelsüß. Wer es lieber schärfer haben möchte, kann natürlich auch Rospaprika verwenden. Salz und Pfeffer. Erster Step werde ich mal die Zwiebel schneiden. Ich persönlich bin ja großer Fan der Schalottenzwiebel. Da gibt es ja, wusste ich ehrlich gesagt lange nicht, die verschiedensten Varianten der Schalotte, von groß bis klein. Ich kaufe da gerne so mittelgroße Schalotten und ich nehme sie, weil sie einfach vom Geschmack her am feinsten sind. Wenn man jetzt keine Schalotten bekommt oder die jetzt vielleicht nicht so gern mag, ist auch kein Problem. Da könnt ihr auch gerne normale Gemüsezwiebeln nehmen. Nennt man auch gelbe Zwiebel. Aber ihr könnt auch gerne eine rote Zwiebel nehmen. Das wird farblich durchaus auch dazu passen, würde ich meinen. Oder auch die weiße Zwiebel. Weiße Zwiebel, finde ich, hat auch den Vorteil, dass die eher mild ist. Die rote Zwiebel ist auch jetzt nicht so eine mit viel ätherischen Ölen, so wie die normale Gemüsezwiebel oder Fleischerzwiebel, wie sie auch genannt wird, oder gelbe Zwiebel. Und von daher ist die auch durchaus zu empfehlen. Aber wie gesagt, ich persönlich verwende am liebsten Schalottenzwiebel. Wenn ihr jetzt keine großen Schalotten bekommt, sondern vielleicht diese ganz kleinen, diese Bananenschalotten, dann würde ich sagen, nehmt bei diesem Rezept so, ja, 3 bis 4 Stück. Die müssen wir jetzt in meinem ersten Step mal schön schälen. Und danach schön kleinwürfelig schneiden. Ja, was fällt uns beim Zwiebelschneiden denn so schön ein? Wenn wir auf Zwiebelschneiden denken, was kommt uns da in den Sinn? Natürlich die Krokodilstränen. Das passiert ja immer wieder gern mal. Vor allem, wenn der Zwiebel ganz, ganz frisch ist, dann steigt einem da durchaus die eine oder andere Träne aus den Augen. Das kommt daher, weil beim Schneiden der Zwiebel die kann man aufgeschnitten werden oder auch, sagen wir, aufgerissen werden. Dadurch spritzen die ätherischen Öle raus und dadurch haben wir dann eben, das kriegen wir das Ganze in die Nase und haben eben die Tränen. Das ist eine Reaktion auf diese ätherischen Öle. Ich meine, da gibt es natürlich die wildesten Sachen wie mit dem fließenden Wasser oder auch mit der Tauchermaske und so. Ja, man kann mal alles machen. Ich persönlich habe die besten Erfahrungen damit gemacht, dass ich einfach ein wirklich scharfes Messer genommen habe, dass beim Schneiden der Zwiebel die Zellen jetzt nicht übertrieben gesagt, aufgerissen werden, brutalst aufgerissen werden, sondern wirklich schön geschnitten, weil wenn die ganzen geschnitten werden, habe ich eben, spritzt dieses ätherische Öl nicht so sehr und somit kann ich auch, komme ich auch nicht unbedingt ins Weinen rein oder zu den Tränen. Gut, Zwiebel werden wir geschnitten, jetzt widme ich mich den Erdäpfeln. Da habe ich euch gesagt, vorwiegend festkochen sollte man nehmen. Also ich mache das deswegen, weil auf der einen Seite, wenn ich jetzt mehlig kochen verwenden würde, habe ich den Nachteil, dass man die nach einer bestimmten Garzeit ja zerfallen, dann habe ich mehr so einen Kartoffelmatsch. Vorwiegend festkochend hat den Vorteil, dass sie sämig werden, dass sie durchaus auch zu Soßenbindung beitragen, was jetzt in dem Gericht nicht so ein Problem wäre, weil wir auch Sämigkeit durch einen Frischmilchkäse, also durch einen Frischkäse kriegen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel normales Erdäpfelgulasch mache, sind meines Erachtens ja die vorwiegend festkochend einfach die idealeren. Eben weil man die auch noch ein bisschen mehlig kochen sind und ich dadurch einfach den Vorteil habe an einer natürlichen Soßenbindung durch die Erdäpfel. Man natürlich könnte man auch rein festkochend nehmen, die auch als Salat-Erdäpfel dann bezeichnet werden oder auch vorwiegend für Salat genommen werden. Aber ich finde, vor allem bei Erdäpfel-Gulasch oder bei Rezepten wie diesen, dann die Konsistenz der Festkochenden nicht so angenehm. Die sind für Salat super, aber ich finde bei so Gulaschgerichten oder als Beilage mag ich sie nicht. Da habe ich dann doch gerne ein bisschen auch was Weicheres bei den Erdäpfeln. Und darum finde ich, sind gerade die vorwiegend festkochend ideal. Mein Tipp hier von der Sorte her, wenn ihr es euch aussuchen könnt, ist ja, ich würde mal sagen, fast Universalsorte bezeichne ich sie. Die Dieter. Die Dieter kann man wirklich für alles nehmen. Du kannst zur Not mit der Dieter ein Erdäpfelpüree machen, das geht mit denen. Du kannst mit denen aber auch genauso gut ein Gulasch machen. Und was auch geht, du kannst mit denen auch einen Salat kochen. Also irgendwie sind das so die Allrounder und im Geschmack, finde ich, sind die sowieso ein Traum. Also ich persönlich, wenn ich es aussuchen kann, sind mir Dieter am liebsten. Man Kipfel zum Beispiel ist auch eine tolle Sorte, aber die ist halt wirklich nur rein in den Salat gedacht. Kipfel haben halt nur einen Nachteil, finde ich. Und zwar, die sind eher klein und ich bin nicht gerade so der Riesenfan des Erdäpfelschälens. Vor allem, wenn sie heiß sind und wenn man Erdäpfelsalat macht, kocht man die, zumindest ich mache das so, mit Schale und Schäle sind dann heiß. Weil ich persönlich das geschmacksintensiver dann für den Salat finde, als wenn ich es in so einer Salzwassersache koche, schon geschält. Ja, und wenn das halt so kleine Erdäpfel sind, ja, diese Schälerei liegt mir nicht so sonderlich. So vom Geschmack her finde ich, wenn ihr die Kipfel eh super Erdäpfel. Aber eben zum Schälen ist das gerade nicht so schön. Ja, zum Thema Erdäpfel möchte ich sowieso mal eine eigene Gabelbissen-Folge machen. Ich habe da schon einiges an Informationen recherchiert und zusammengetragen. Das Ganze ist aber ein ja, durchaus umfangreicheres Thema und ich möchte das schon genau angehen und euch vor allem dann die verschiedensten typischen Zubereitungsvarianten der Erdäpfel in Österreich kurz vorstellen. Und da braucht es noch ein bisschen Zeit, dass ich eben da eigene Erdäpfelfolge mache. Ich meine, kann ich vorweg schon verraten, die Auswahl an Sorten, die man allein in Österreich züchtet, ist ja gigantisch. Man war nicht immer so. Eine Zeit lang gab es nur mehr relativ wenige Erdäpfelsorten. Aus dem Grund, weil es den Bauern teilweise zu aufwendig war, das Ganze zu kultivieren, aber mittlerweile findet man doch den Weg wieder zurück und bringt auch jede Menge alte Sorten der Erdäpfel. So, ich werde jetzt mal die Erdäpfel im ersten Schritt halbieren. Von der Größe her sind die Erdäpfelknollen, die ich so verwende, also mittelgroße. Und aus den halbierten Stücken schneide ich dann so mitteldicke Scheiben. Ich würde sagen, von der Größe her ist das, also von der Stärke her, ja, gut ein halber Zentimeter. Und das Ganze halbiere ich dann nochmal, sodass ich dann so eine geviertelte, gefächerte Erdäpfel habe. Hat nämlich auch den Vorteil, desto dünner ich das Ganze schneide, desto schneller ist es gekocht. Und wenn man sich ein Original-Erdäpfel-Rezept jetzt anschaut, aus der österreichischen Beiselküche zum Beispiel, die schneiden das ja viel, viel größer. Da werden Erdäpfel eigentlich nur geviertelt und so gekocht. Geht auch, keine Frage. Nur da habe ich dann den Nachteil, das kocht einfach viel, viel länger. Und das wollen wir in dem Step nicht haben. Wir wollen ja da durchaus ein bisschen was Schnelleres kochen. Wenn man zum Beispiel von der Arbeit nach Hause kommt und so, will man da jetzt nicht stundenlang aufs Essen warten, dass man sich frisch zubereitet, sondern will das durchaus auch ein bisschen schneller haben. So, ja, zurück zu den Erdäpfelsorten. Da gibt es vor allem auch bei den Farben die verschiedensten. Es gibt zum Beispiel mal die klassisch gelben, so wie wir es kennen, die man überall im Supermarkt bekommt. Dann gibt es violette Sorten, die hatte ich auch schon mal und ich muss sagen, ich bin schwer begeistert von dessen Geschmack. Und von violetten erinnern sie mich irgendwie ein bisschen an Amethyst, also in diese Farbrichtung geht es. Und vom Geschmacklichen muss ich sagen, nussig, ja. Ich würde das wirklich als nussiges Aroma bezeichnen. Die sind auch vorwiegend festkochend, beziehungsweise ja, eher jetzt in die festkochende Richtung, also ja, klar, vorliegend. Und wenn man mit denen einen Erdäpfelsalat macht, das kann ich euch sagen, schaut wirklich, wirklich toll aus. Es gibt auch noch rote Erdäpfelsorten. Die sehen auch wirklich cool aus. Nur bei denen ist es nicht so, dass das Fruchtfleisch rot ist, sondern die sind, wie soll man sagen, teilweise rot marmoriert. Das heißt, es ist einfach rot durchzogen und vor allem die Schale ist bei denen dann rot. So, jetzt schalten wir mal den Herd ein. Ja, und dann gibt es noch zig andere Sorten, die von der Schale her sich unterscheiden, etc. etc. Wie gesagt, da gibt es dann eine eigene Folge von Gabelwissen, wo ich mich eben nur dem Thema Erdäpfel widme. So, jetzt geben wir mal ein bisschen Öl dazu. Wir müssen im ersten Step den Zwiebel glasig dünsten. Danach geben wir die Erdäpfel dazu. Und das Paradeismark, das rösten wir dann mal an. Und das Ganze löschen wir dann mal mit einem halben Liter Suppenbrühe ab und dann schauen, was wir noch brauchen. Den Kürbis gebe ich erst später dazu. Das hat nämlich den Grund, wenn ich den gleich am Anfang mit den Erdäpfeln dazugeben würde, würde sich der Kürbis einfach, ja, zerkochen. Und das muss ich ehrlich sagen, ist auch nicht gerade der Stein der Weisen. Wenn es dann zu gatschig wird, der Kürbis, das wollen wir nicht haben. Der Kürbis soll halt in unserem Gericht durchaus noch bissfest bleiben. So, wie man hört, das Öl brutzelt schon schön. Jetzt gehen wir mal den Zwiebel dazu. Da sollte man halt nicht mit zu viel Temperatur arbeiten, weil der Zwiebel soll wirklich nur glasig gedünstet werden. Wir wollen hier nicht unbedingt Röstaromen erzeugen. Das Brummen im Hintergrund ist die Mikrowelle. Da wärme ich gerade die Gemüsebrühe, damit ich dem nicht dann kalt abschrecke. So, Zwiebel gebe ich übrigens primär wegen der Geschmacksverstärkung rein. Zwiebel ist ein natürlicher Geschmacksverstärker. Und ja, mein Zwiebelgeschmack schmeckt man schon noch, aber wie gesagt, ist er eigentlich in dem Fall mehr der Geschmacksverstärker. So, der ist jetzt schon schön glasig. Jetzt gebe ich meine Erdäpfelstücke dazu und brate die mal ein bisschen mit an. Wichtig ist, dass ihr am Anfang nicht zu wenig Öl nehmt. Man könnt auch alternativ zum Öl eine pflanzliche Margarine verwenden, wenn ihr wollt. Oder wer will, kann natürlich auch ein bisschen Butter nehmen. Das ist auch klar. Vom Öl her würde ich persönlich ein Rapsöl empfehlen. Ist auf der einen Seite ein durchaus gesundes Öl. Ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, hängt das mit den ungesättigten Omega-3-Fettsäuren zusammen. Mich bitte jetzt nicht an die Wand zu nageln. Das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig genau. Müsste ich nachschauen. reiche ich dann vielleicht in einer der nächsten Folgen nach. Aber vor allem, was meines Erachtens das Rapsöl super so toll macht, ist, es ist eher geschmacksneutral. Ich habe nichts, was ich jetzt so groß im Geschmack habe. Und in weiterer Folge ist es sehr hitzebeständig. Also Rapsöl ist ein super hitzebeständiges Öl. Und ich glaube, ich habe es letztes Jahr in der Weihnachtsfolge erwähnt. Das ist ein super Öl, wenn ihr zum Beispiel Fondue machen wollt. Weil bei dem im Gegensatz zum Sonnenblumenöl nicht dieser typische, ihr wisst schon, dieser Fondue-Geruch entsteht. So, jetzt wieder mal umgerührt. Man hört schön brutzeln. Dann braten wir das mal kurz an, wie es traditionell beim Erdäpfelgulasch auch gemacht wird. So, gut. Lass mal das wieder ein bisschen drehen, die Temperatur ein bisschen zurück. Ich bin momentan nach wie vor auf ziemlich viel Leistung. Und gerade bei dem Ceranfeld, was ich da habe, das reagiert ein bisschen träge. Und da muss man immer das wohl dosieren und ja, nicht zu lang zu heiß, weil sonst kann schon mal passieren, dass hier etwas anbrennt. Okay, dann holen wir auch gleichzeitig unseren Paprika raus. Da, wie gesagt, könnt ihr entweder edelsüß oder rosenscharf verwenden. Wer jetzt keinen hat, könnte auch gemahlenen Chili nehmen, wäre auch kein Problem, dann wird es halt ja, dementsprechend scharf. Und oder könnt auch, denk mal, mit KG-Würfeln müsst ihr auch gehen. Für richtig, aber wie es eben beim Gulasch gehört, kommt auch ein bisschen Paprika dazu. Das mache ich jetzt. Da kommt so circa ein Teelöffel rein. Das Ganze nehmen wir übrigens paprizieren, wenn man das macht. Den rösten wir jetzt auch kurz mit. Also ich habe das jetzt ein bisschen papriziert. Rühren wieder um. Rösten den auch kurz mit. Und dann geben wir auch schon unser Paradeismark dazu. Das mag ich eben gern bei so Gerichten wie diesen, weil es dem Ganzen doch eine, wie soll man sagen, paradeisig süße Note verleiht, wenn ihr wisst, was ich meine. Das auch schön verrühren, das habe ich auch, glaube ich, auch in der Gnocchi-Folge erzählt, weil eben Paradeismark wollen wir auch mit anrösten. So, gleich wird es wieder leiser werden, wenn wir das Ganze dann ablöschen. So, wird kurz mit angeröstet. Dann hole ich meine erwärmte Gemüsebrühe und lösche das Ganze mal ab. So, gut. Okay, dann rühren wir das schön durch, damit sich das schön verteilen kann. So. Ja, da geben wir vielleicht noch ein Viertel Liter dazu. Da nehme ich jetzt aber vorerst nochmal Wasser. Ich werde euch dann nachher im Rezept selbst, das ihr unter gabelbissen.at findet, natürlich die genauen Mengenangaben reinschreiben. Damit ihr das nachher auch wirklich, wenn ihr es nachkochen wollt, das auch wirklich mit genauen Mengenangaben machen könnt. So, jetzt kommt dann noch der Deckel drauf, weil reduzieren wollen wir nicht. Wir wollen das eigentlich nur kochen, damit die Erdäpfel schön weich werden. Was wir auf alle Fälle jetzt auch noch machen können, ist den Majoran dazugeben, damit er wirklich schön seinen Geschmack entfalten kann. Ich meine, wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch andere Kräuter nehmen. Ich persönlich bin einfach ein großer Fan von Majoran. Ich liebe den Geschmack. Ich denke, das hat man durchaus schon bei meinen Rezepten gemerkt, dass ich gerne mit Majoran arbeite. Es hat für mich irgendwie auf der einen Seite was Bodenständiges und auf der anderen Seite auch was ein bisschen Exotisches. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, ich habe ja schon mit der Zwerge gemeinsam eine Folge über den Majoran gemacht. Und das ist ja die wilde Form des Oregano. Somit eindeutig nichts Heimisches, aber wenn man so schaut, man findet den eigentlich in sehr vielen österreichischen Gerichten wieder, den Majoran, wie zum Beispiel das klassische Majoranfleisch, eins der Beiselessen überhaupt. Man findet ihn in diversen Soßen drinnen, in Gulasch-Varianten findet man durchaus auch wieder mal Majoran. Also wie gesagt, Majoran, den findet man wirklich immer und überall. Ich werde mich jetzt einmal vor allem mit dem Kürbis beschäftigen, weil der will geschnitten und geschält werden. Dazu schalte ich kurz das Mikro aus und wir hören uns dann gleich wieder. Man, für euch ist sofort anschließend. Eins muss ich noch erwähnen, bevor ich anfange mit dem Kürbis zum Schneiden. Die Erdäpfel sollten wir jetzt auf alle Fälle so bei mittlerer Stufe mal so 15 bis 20 Minuten kochen lassen. Ich denke, das sollte schon reichen, damit wir die in einer entsprechend bissfesten Variante im Topf haben und danach geben wir den Kürbis dazu. Aber wenn ich soweit bin, gibt es dann mehr von mir dazu. Jetzt werde ich mal das Ganze, wie gesagt, schälen. Beim Kürbis habe ich mich wieder für einen Hokkaido entschieden, wie auch in der letzten Folge, weil ich persönlich mag den Hokkaido einfach zu verarbeiten und vom Geschmack her am liebsten. Und außerdem die anderen Sorten, die auch fein werden, wie zum Beispiel Gorgonzola-Kürbis, ich weiß nicht wieso, oder vielleicht bin ich nur blind, irgendwie finde ich die nicht in dem Geschäft. So, puh, da ist ganz schön streng zum Schneiden. Da muss man wirklich aufpassen, da passt wirklich, wirklich gut beim Schneiden auf. Vom Kürbis, weil da kann schnell mal was passieren. So, geteilt wäre, jetzt wieder entkernt, danach wieder geviertelt, geachtelt und dann geschält. Dazu dann aber gleich mehr. So, der Kürbis ist geschält und will jetzt klein geschnitten werden. Da würde ich sagen, so, wie man so schön sagt, mundgroße Stücke in etwa, damit es nicht zu groß ist. Man, in der Mitte wird es ja dann automatisch größer, da halt immer das Ganze nochmal einfach so klassisch schöne mundgroße Stücke, damit man nachher nicht extra noch mit Messer arbeiten muss, damit man alles mit Gabel und oder Löffel, je nachdem, was einem lieber ist, essen kann. Wie ich ja bereits eingangs erwähnt habe, ist das ein vegetarisches Gericht. Und wer jetzt sagt, hey, ohne Fleisch geht's gar nicht, dem würde ich dann empfehlen, das ganze Gericht noch mit Waldviertlern zu ergänzen. Damit meine ich jetzt nicht Leute, so wie ich, die aus dem Waldviertel kommen, die dort wohnen, sondern damit meine ich die Waldviertler Würstel. Waldviertler Würstel ist, wie soll man sagen, vergleichbar mit der Burenwurst, nur feiner vom Brett her, nicht so große Fettstücke drin, eher weniger, eher ein bisschen, man schon auch fett, aber jetzt nicht so fett wie die Burenwurst und vor allem, was sie hauptsächlich unterscheidet, dass das Ganze geräuchert wird und das verleiht dann dem Gericht eine wunderbar geräucherte Note. Wer jetzt sagt, okay, Würstel ist nicht so meins, der kann auch ein schönes Gesichtes nehmen. Das wird da auch, finde ich, super reinpassen. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass man da einfach nur ein bisschen ganz klein geschnittenen Geildauler, Tiroler oder sonstigen Speck verwendet. Das wird dem Ganzen dann auch eine schöne rauchige und würzige Note verleihen. Alternativ könnt ihr aber auch, wenn ihr jetzt auf der vegetarischen Linie bleiben wollt, Dings verwenden, Rauchsalz. Da muss man halt dann wirklich die feine Dosierung erwischen, damit es nicht zu salzig wird, aber dennoch schön rauchig. Oder alternativ könnt ihr auch Liquid Smoke verwenden. Liquid Smoke ist ein amerikanisches Produkt, wie der Name schon vermuten lässt, ist es quasi das Raucharoma in flüssiger Variante. Ich kann euch noch nicht genau sagen, wie das gewonnen wird. Ich habe schon mal gelesen, aber ich muss gestehen, ich habe es dann wieder vergessen. Da ich mir aber ein Fläschchen Liquid Smoke mal bestellt habe, das hoffentlich in den nächsten Tagen ankommen wird, möchte ich dann mal in einer Gruß aus der Küche-Folge mal etwas kochen, wo ich Liquid Smoke verwende. Und da werde ich euch dann schon mehr zu dem Produkt sagen können, wie das genau gewonnen wird. Mein Liquid Smoke auf jeden Fall wird dann mit Hick vom Hickory Holz sein. Das sind eigentlich die meisten, was ich gefunden habe. Und ja, bin schon wirklich gespannt, wie das Ganze funktioniert. Und vor allem bei dem hat man dann den Vorteil, Nachteil, je nachdem, wie man es sehen will, dass man da nicht das Gericht versalzen kann damit. Wie es aber mit der Dosierung ausschaut, dazu dann eben in der Folge mehr, wo ich dann den Liquid Smoke verwende. So, jetzt werden wir mal aufmachen und mal umrühren. Mal schauen, wie weit die Erdäpfel schon sind. Na, die brauchen schon noch ein bisschen. Geben wir den Deckel nochmal drauf und lassen es noch ein bisschen weiter kochen und geben dann in ein paar Minuten unsere Kürbiswürfel dazu. Was ich noch zum Kürbis erwähnen wollte, wenn ihr keinen Hokkaido bekommt, was ich mir nicht vorstellen kann, aber falls nicht, man kann durchaus ja sein, würde sich meines Erachtens auch noch der Gorgonzola-Kürbis anbieten, der ja auch wirklich angenehmes Aroma hat. Aber der muss im Gegensatz zum Hokkaido halt geschält werden. Ich schäle den Hokkaido ehrlich gesagt auch, weil mir das irgendwie lieber ist. Ich habe schon einmal gefüllten Kürbis gemacht und den habe ich natürlich nicht geschält. Man kann es mitessen, aber weiß nicht, beim Gulasch muss ich sagen, ist es mir auch wieder lieber, wenn der Ganze einfach geschält ist. Das ist angenehmer zum Essen. Das ist so ähnlich, wie wenn ihr Selleriestangen verarbeitet, also das nicht die Knolle, sondern die Stangen selbst. Und da ist es auch, finde ich, angenehmer beim Essen, wenn man die entfädelt. Wenn man sich das nämlich am Rand anschaut, die haben ja so Rillen drin, wo so festere Fäden drin sind. Wenn man die einfach rauszieht, verarbeitet sich der und isst sich der nachher, finde ich, auch viel, viel angenehmer. So, ich würde sagen, schauen wir noch mal kurz zu unseren Erdäpfeln. Mal kurz drücken und schauen. Ja, ich denke, jetzt sollten die schon einigermaßen bissfest sein. Und jetzt geben wir noch den Kürbis dazu. Und ich habe auch noch ein Viertel Liter Wasser zur Seite gestellt, damit ich den auch noch dazugeben kann. So, rein mit dem Kürbis. Und noch was. Danach werden wir das Ganze mal salzen und dann lassen wir noch für, ja, auf alle Fälle mal 10 Minuten weiter kochen. Der Kürbis ist meiner Erfahrung nach ja eine Zutat, die durchaus ja schneller weich wird. Und wenn es eben, wie gesagt, vorher gesagt, zu lang kocht, dann ist es eher matschig und finde ich für meinen Teil jetzt nicht so prickelnd. So, dann noch ein bisschen Wasser dazu. Ja, das sollte dann schon so passen. Also in Summe haben wir jetzt 1 Liter verwendet. Also 1 Liter Gemüsebrühe oder auch 1/2 Liter Gemüsebrühe, 1/2 Liter Wasser, je nachdem wie ihr es wollt. Ich werde vielleicht noch ein bisschen Majoran dazugeben, somit sind wir jetzt auf ca. 3 Teelöffel voll. Und wie bereits erwähnt, werde ich das Ganze jetzt salzen. Ich nehme aber kein Rauchsalz, da habe ich gerade keines zu Hause. Sondern ich nehme ganz normales Meersalz und wie ihr hören könnt, kommt das aus meiner Salzmühle. So, das klingt jetzt noch drastisch viel, aber ihr könnt mir glauben, das ist es nicht. Also das Essen ist jetzt nicht versalzen. Ich habe es einfach sehr fein eingestellt, dadurch muss man da ein bisschen mehr drehen. Und halt, ja, klingt schlimmer, als es dann eigentlich ist. Man generell, sehr gut, die Soße. Generell muss man ja sagen, dass, also zumindest habe ich davon gemacht, dass Meersalz jetzt, klingt vielleicht blöd, aber nicht so salzig rüberkommt oder nicht so konzentriert ist, keine Ahnung, wie ich es erklären soll, wie das Bergsalz. Am Bergsalz habe ich immer das Gefühl, dass ein Gericht viel zu schnell versalzen, was ich beim Meersalz nicht habe. Wieso und warum, ich kann es mir ehrlich gesagt noch nicht erklären. Ich muss mal schauen, ob ich jemanden finde, der mir das genau sagen kann. Und wenn ich es dann weiß, werde ich es natürlich auch weitererzählen. Ich weiß nicht, wie sind eure Erfahrungen mit der Thematik? Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Das ist jetzt nur eine blöde Einbildung von meiner Seite. Man kann ja auch durchaus sein. Würde mich freuen, vielleicht über ein kleines Kommentar auf gabelbissen.at oder twittert mich an oder schreibt was auf die Facebook-Page. Je nachdem, wie ihr wollt. Würde mich echt freuen, wenn ihr mal kurz eure Erfahrungen mit Meer und Bergsalz posten würdet. So, das Ganze muss jetzt mal raufkochen. Das lassen wir jetzt 10 Minuten dann leicht köcheln. Und dann müssen wir im Endeffekt nur mit dem Frischkäse dazugeben, das Ganze nochmal kurz abschmecken, leicht aufkochen lassen und dann können wir es auch schon servieren. Ich melde mich dann gleich wieder, sobald es kocht und sobald es zum Frischkäse kommt, da müsst ihr jetzt nicht die ganze Zeit dabei sein und mir lauschen. Also dann bis gleich. So, ich habe gerade kontrolliert, irgendwie gefällt mir auf, ich sage sehr oft so, egal. Ich habe gerade kontrolliert, der Kürbis ist schon schön bissfest. Somit würde ich sagen, geben wir den Frischkäse dazu. Zum Frischkäse wollte ich euch noch sagen, da nehmt den, den man auch gern so zum Aufstreichen aufs Brot verwendet, damit, also ich meine jetzt damit nicht so Produkte wie jetzt zum Beispiel Hüttenkäse oder so, der so körnig ist, was ja auch zum Frischkäse zählt, oder Topfen, den meine ich auch nicht, weil Topfen oder wie man in Deutschland sagt, Quark zählt ja auch zum Frischkäse, sondern den, den man so zum Aufstreichen verwendet. Den gibt es auch mit Kräuter etc. Wir nehmen aber in dem Fall eine Variante Natur. Und da habe ich auch einen, der aus Heumilch gemacht wurde. Dann logischerweise könnte man auch als Ersatz Sauerrahm nehmen. Sauerrahm ist auch, finde ich, super. Den sollte man auf alle Fälle mit ein bisschen Mehl mischen. Weil, wenn man es mit Mehl mischt, wenn man es nicht machen würde, ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt, würde das Ganze ausflocken. Beim Frischkäse brauchen wir das nicht machen, den habe ich jetzt einfach reingegeben. Schön verteilt, schön gerührt. Und lasse das Ganze, wie gesagt, jetzt noch einmal schön aufkochen. Danach schmecken wir es noch mit was würde ich sagen, Salz und Pfeffer ab. Eventuell, wenn noch will, ein bisschen mehr ran rein. Und dann kann man es auch schon servieren. Sonst hat man ein schönes, sämiges, geschmackiges, vegetarisches Erdäpfelgulasch haben. Ah, Erdäpfelkürbisgulasch, was rede ich da her? Erdäpfelkürbisgulasch meine ich natürlich. So. Geschmacklich wirklich gut. Schmeckt mir total und passt einfach wunderbar zu der Zeit. Weil ich finde ja, wenn es Kürbis gibt oder generell, wenn es irgendwelche saisonellen Produkte gibt, sei es jetzt Paradeiser im Sommer, der Kürbis, der jetzt so im Herbst, Spätherbst, dann sollen wir die auch verwenden, wenn sie frisch sind, weil da schmecken die Sachen wirklich, wirklich am besten. Und ist ja viel, viel gescheiter, nicht irgendwas aus der Dose, was tiefgekühltes nehmen. Frisch und wenn's, vor allem wenn es auch heimische Produkte sind, ist es einfach am besten. Ja, somit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, ich konnte euch wieder mal ein spannendes Rezept präsentieren. In der nächsten Folge, das möchte ich gleich vorankündigen, also mit nächste Woche, werde ich euch dann auch konkrete Daten zum Treffpunkt und etc. beim Hörertreffen am 28. November geben. Also damit ihr auch wirklich dann genau wisst, wo wir uns treffen. Ich werde was mitnehmen, damit ihr sofort wisst, dass hier Gabelbissen ist. Aber wie gesagt, das kommt dann alles in der Folge 98. Solltet ihr noch Fragen zum Gulasch haben oder zur Zubereitung des Ganzen, könnt ihr mich natürlich wie immer jederzeit gerne kontaktieren. Ich helfe gerne weiter. Somit wünsche ich euch viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.